but it needs more than lawyers and money. When your face, when your name starts shaking you down. Boah, auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem noch dran hier. Das waren Ja, Panik. Der Track vom aktuellen Album Libertatia, Ja, Panik, spielen live auf Kampnagel am Sommerfestival am Montag, den 11. August. So viel hier zu den Konzerttipps. Nächste Woche gibt es viel, viel mehr Tipps, weil dann nämlich das Dogville Festival stattfindet vom 15. bis zum 17. August. Da soll schon mal drauf hingewiesen sein. Ja, und jetzt geht's weiter mit Musik natürlich. Hier kommen die Kaiser Chiefs vom letzten Album Education, Education, Education and War. Ihr Track My Life. This is my-

Das war der Jam Club, ja, einer Kammer-Pop-Band, kann man sagen, aus Massachusetts, aus den USA. Ihr Track gerade eben hieß Braid, das Ganze vom Album In Roses. In New York zu Hause ist Sharon Van Etten. Die hat vor 2 Jahren mit Tramp eine Platte veröffentlicht, die ziemlich viel Aufmerksamkeit erregte. Jetzt gibt's den Nachfolger Are We There betitelt. Und hier Sharon Van Etten mit ihrem Track Taking Chances. All the comments you've been dirt on the floor, and I will only cobwebs and dirt off the floor. And I will only go where you've been before. Sweep up all the cobwebs and the dirt off the floor. You should probably be talking to, so you should just leave. Tja, nachdem das von schon mal zwei lange Strücke mit über 10 Minuten gab, jetzt mal ein Track, der gerade eine Minute lang war. The Trouble with Templeton hörten wir und seinem Song Climate. Das ist das Projekt eines gerade mal 23-jährigen Menschen namens Thomas Kelder. Kommt aus Brisbane, aus Australien. Vorhin ja auch schon mal die John Steele Singers, die auch aus Brisbane kommen. Da scheint gerade musikalisch auf jeden Fall das ziemlich kreativ zu sein. Rookie heißt das Album, was The Trouble with Templeton vor kurzem veröffentlicht haben. Tolle, spannende Platte, wie ich finde. Und ja, das kann man sich gern mal sonst auch in ganze Albumlänge anhören. Da gibt es viel zu entdecken. White Oak haben auch dieses Jahr mit Shrike eine neue Platte veröffentlicht. Die Band aus den USA, aus Baltimore genauer gesagt, kommt hier mit ihrem Track Schools of Eye. Keeps me in my Sounds of Ice, das war ein Y Oak Track vom neuesten Album Shrike. Dean Wareham kennt ihr hoffentlich alle, war mal Mitglied bei den großen Galaxy 500, dann mit Luna Musik gemacht und in verschiedensten anderen Konstellationen hier und da mitgewirkt. Jetzt gibt es ein Soloalbum von ihm, erschien auch schon vor einigen Wochen, Dean Wareham einfach nur betitelt. Und ja, hier kommt er mit seinem Track Holding Pattern, Dean Wareham. Stuck inside.